sehe einfach wirklich gerade das riesengroße Vaterherz so im Geist, ja. Und ich glaube einfach, wir sollten uns nochmal so richtig ausstrecken, ja, zu dieser Liebe, ja. Und ich sehe einfach so im Geist, wie Jesus sich so ausstreckt, ja, um dich zu umarmen, ja. Und ich glaube einfach, er möchte dich heute tief berühren, ja, mit seiner Liebe, wie wir gerade gesungen haben. Er möchte dich umschlingen, auch am Livestream. Er möchte dich umschlingen mit seiner Liebe. Deswegen streck dich einfach nochmal wirklich ganz bewusst aus, ja. Und darfst dir auch ganz vorstellen, wie Jesus dich umarmt, gerade jetzt, weil ich sehe das wirklich so stark im Geist. Ich sehe gerade auch wirklich, wie dieser Liebestrom, wie so ein Fluss einfach durch uns durchfließt. Und ja, das sind vielleicht noch Sachen, die du heute erlebt hast. Das sind noch Herausforderungen auch, die du vielleicht noch hast. Aber ich sehe wirklich, wie dieser Liebestrom alles wegschwimmt. Ja? Und wir haben auch vorher gesungen, ja, die Liebe ist der Weg. Die Liebe ist der Weg. Und ich glaube einfach, dass Jesus uns da auf ein neues Level bringen möchte, ja, dass uns nicht alles toucht in dieser Welt, was links und rechts ist, sondern dass wir einfach auf dieser Liebeswelle letztendlich, ja, dass wir auf dieser Liebeswelle gleiten und wissen, Gott ist hinter uns, Gott ist für uns, Gott, der allmächtige Gott, er ist mit uns, ja. Er ist letztendlich diese Welle und in dieser Welle kann nichts standhalten, was vom Teufel oder von irgendwas kommt, sondern diese Welle geht einfach vorwärts. Diese Welle geht einfach vorwärts. Und geh einfach auf diese Welle jetzt, ja. Geh einfach auf diese Welle und lass dich mitschwemmen mit dieser Welle, weil diese Welle ist da, diese Liebeswelle ist da. Schwimm einfach mit auf dieser Welle und du wirst merken, wie es auf einmal leicht wird, wie Leichtigkeit jetzt reinkommt in dein Leben, wie gerade jetzt, ja, auch die Sorgen und die Gedanken weggehen, ja. Geh auf diese Welle hoch. Halleluja. ich habe einfach noch so den Eindruck, dass Gott uns speziell auch heute Abend nochmal so zurüsten möchte. Ja, ich habe einfach gesehen, wie diese Liebe letztendlich uns auch zurüstet für Sachen, die vielleicht kommen, ja. Einfach tiefer da reinziehen möchte in dieses Vertrauen. Hey, Gott ist da, Gott ist hier, Gott, ja, er lebt, er ist tatsächlich da und er ist auch für mich. Und er ist für mich auch in dieser Situation, wo ich mich gerade befinde. Und da habe ich einfach den Eindruck, dass Gott uns da wirklich noch mehr ausstatten möchte, ja, noch mehr ausstatten möchte mit Gaben, die in uns sind, wo er Gaben jetzt einfach noch verstärken möchte. Ich sehe einfach so die Multiplikation, ja, von Gaben, das auch, ich weiß nicht, so Potenzzahlen, also einfach, dass es stärker wird, ja. Das, was er dir ins Herz reingelegt hat, dass das stärker hervorkommt, sei es jetzt für andere zu beten, für bitte, sei es in der Evangelisation, sei es bei Worte weitergeben, einfach egal wo du bist, ja, Gott möchte das, was er in dich hereingelegt hat, heute wirklich so richtig verstärken. Und das möchte ich jetzt einfach freisetzen bei uns, ja, und einfach auch danken, dass da jetzt wirklich so eine Explosion passiert, ja. Halleluja, der Herr, ich danke dir, danke, Herr, dass du da bist, Herr, und du hast in jedem von uns, hast du was anderes reingelegt, Herr, und ich danke dir, Herr, dass da jetzt wirklich so eine richtige Explosion, so eine Vermehrung stattfindet, ja, wo diese Gaben noch stärker da sind, weil wir noch mehr ausgerichtet sind auf dich, Herr. Ich danke dir, Herr, für das, wenn wir rausgehen, Herr, für andere beten, Herr, dass Zeichen und Wunder geschehen. Ich danke dir, Herr, dass wenn wir von dir erzählen, allein unsere Anwesenheit, ja, dass die Menschen spüren, da ist was sie anzieht, Herr. Ich danke dir, Herr, dass auch das zunimmt, Herr. Ich danke dir auch für Beter, Herr, die Fürbitte tun, die in den Riss treten, Herr. Ich danke dir, Herr, dass sie, ja, dass dann noch mehr in ihr Herz da jetzt reingelegt wird, dass du sie noch mehr reinziehst da jetzt, Herr. Ich danke dir, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja, Herr. Danke, dass deine neue Ebene, eine neue Tiefe jetzt einfach heute Abend da ist. Ein neuer Raum wirklich dieser Tiefe für jeden Einzelnen, Herr. Danke, Herr, dass du ihn jetzt gerade touchst, Herr. Danke, dass dein Liebesstrom jetzt gerade uns toucht und uns auffüllt. Halleluja. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Da ist mehr. Da ist mehr. Halleluja. Halleluja. Eine neue Tiefe, eine neue Ebene. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Ich spüre bei dir, ich weiß nicht, wie du heißt, sorry. Ja, genau, Tamara. Ich weiß nicht, ich hatte so den Eindruck bei dir, dass du dich auch in letzter Zeit immer mehr ausstreckst, da tiefer reinzugehen, mehr mit ihm zu erleben und so weiter. Und ich habe einfach das Bild gerade so im Geist gesehen bei dir, dass Gott wirklich oder Jesus da ist und er hat dich so in der Hand genommen. Ich habe eine Überraschung für dich, ja. Und er ging da mit dir und auf einmal war vor dir letztendlich, ja, also oder vor euch letztendlich, war so ein ganz neues Land. Ein ganz neues Land und eine Herrlichkeit. Und ich habe einfach so den Eindruck, und das möchte ich dir einfach weitergeben, dass Jesus das einfach dein Herz sieht, dein Herz und deine Gebete und dein Bitten, also dein Feuer auch letztendlich in dir gesehen hat, ja. Und er hat gesagt, wir gehen in ein neues Land, auf eine neue Ebene, ja. Du wirst noch mehr mit ihm erleben, du wirst noch herrlichere Sachen mit ihm erleben und einfach, ich habe es einfach herrlich leuchten sehen. Genau. Amen. Halleluja. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Berühr du jeden Einzelnen, Herr. Mehr und mehr und mehr und mehr. Halleluja. Halleluja. Oh, danke, Herr. Oh, danke, Herr. Halleluja. Halleluja. Und ich habe, das gilt auch für einen Livestream, hatte ich noch einen Eindruck, du stehst vor einer Situation und irgendjemand ist gegen dich gegangen. Also das ist ziemlich stark auch gegen dich gegangen. Und du hast jetzt die Wahl, entweder auch dagegen zu gehen. Ich weiß nicht, ob mit dem Anwalt oder Gericht oder irgendwas, also da ist irgendwas passiert und du sagst eigentlich, das kann ich mir doch nicht gefallen lassen. Aber ich habe einfach den Eindruck für dich, und wenn du dich angesprochen fühlst gerade, ich habe einfach das Wort, was wir auch vorher gesungen haben: Die Liebe ist der Weg, ja. Die Liebe ist der Weg. Geh wirklich in den Ort der Ruhe, geh wirklich zu Jesus und frag, was soll ich machen? Und zwar aus der Liebe heraus. Ja? Und ich glaube einfach, Jesus gibt dir da die richtige Antwort. Geh nicht dagegen. Ja? Geh nicht im Natürlichen einfach dagegen, weil ich glaube einfach, das wird richtig knallen, so hatte ich zumindest den Eindruck, sondern ja, geh auf den Weg der Liebe. Geh auf den Weg der Liebe. Frag Jesus noch, was zu tun ist. Aber geh aus der Liebe heraus und nicht, ja, und nicht aus Hass oder aus irgendwas heraus. Halleluja. Genau, wenn du dich angesprochen fühlst, ist für dich. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr. Ja, danke, Herr, dass du wirklich hier bist und dass dieser Liebestrom hier ist. Und ich sehe es wirklich im ganzen Raum, sehe ich so Wirbel, Stürme, so kleine im Geist. Und ich sehe auch Engel, die gerade noch am Werk sind, ja, uns auch zu dienen. Und ich sehe auch immer wieder, wie Jesus uns so einfach tiefer ranzieht. Halleluja. Und ich habe einfach den Eindruck, lasst uns ganz kurz die Musik einfach ganz leise weiterspielen. Lasst uns ganz kurz in dieser Gegenwart einfach bleiben, und ich glaube einfach, dass Jesus uns jetzt ein Bild geben möchte, ein Wort geben möchte, vielleicht für andere, und wo du dann auch letztendlich weitergeben kannst zur Aufbauung. Und ja, ich habe einfach, wie gesagt, den Eindruck, lass uns da ganz kurz einfach in der Stille sein. Halleluja. Und ich habe noch ein Bild gehabt für Poli. Ich habe gesehen, wie so ein ganz frischer Windhauch kommt, ja, also so ein richtiger Sturmwind eigentlich, ja, und dich einfach so richtig wegschnappt, ja, also dir die Füße unter dem Boden wegzieht und einfach wegnimmt, ja. Und ich habe einfach den Eindruck gehabt, dass es dieser Wind, also ist der Wind von direkt vom Thron, ist der Heilige Geist, der dich einfach wegschnappt, ja, und dich einfach auf eine neue Ebene bringt im Dienst. Und ich habe einfach den Eindruck für dich, dass du es merken wirst, jetzt auch im Dienst, ja, wo du dienst, in den Sachen, wo du dienst, auch wenn du für andere betest und so weiter, dass da wirklich was passieren wird. Also ist nicht, dass dir heute nichts passiert, aber einfach noch mehr intensiver, ja, auch deine wo du auch hingehst, dass die Leute merken werden, da ist eine andere Atmosphäre da, weil einfach dieser frische Wind, ja, der hat gar nicht mehr aufgehört, der hat dich getragen überall hin, ja, und der ist da, also der Heilige Geist ist immer bei dir und diese Atmosphäre ist auch immer bei dir, und egal wo du hinkommst, ja, die Leute haben es gemerkt, dass eine andere Atmosphäre in den Raum kommt, und das wirst du jetzt einfach noch stärker merken. genau. Amen. Also ich hatte auch ein Bild, ja, von mehreren Personen. Halleluja. Hatten ganz große, schwere Rucksäcke und der Inhalt dieser Rucksäcke war das Kreisen um sich selbst. Einfach so das Drehen um seine eigenen Probleme und Nöte. Und Jesus will dir diesen Rucksack, das Gebundensein an sich selbst, einfach abnehmen. Er hat es schon gemacht, aber er möchte dir diese Rucksäcke einfach abnehmen. Die fallen jetzt ab. Und Jesus, der füllt dich jetzt mit seiner selbstlosen Liebe, ja. Gelöst von dir selbst, los von dir selbst, ja. Und das macht Jesus. Und wenn du los bist von dir selbst, dann sind alle Blockaden weg und seine selbstlose Liebe kann frei fließen und stark fließen durch dich in die Welt, in diese Welt. Amen, Amen. Ich habe auch noch ein Wort, und zwar für Doris Thüringer. Ich weiß nicht, ob sie es nachhört oder am Livestream ist. Und ich habe dich gesehen, also es war voll das witzige Bild, also wo du lachst und lachst und lachst und du kriegst die gar nicht mehr ein vor lauter Lachen. Also voll die Freude. Und ich glaube, der Papa will dir sagen, lach einfach über die ganzen Umstände, egal in der Arbeit oder wo es schwierig ist. Genau, lach's einfach weg. Hihi, hoho, huhu. Genau. Hat noch jemand ein Bild oder ein Wort, was er gerne weitergeben möchte? Ja? Also ich habe während dem Lobpreis so eine goldene, glänzende Fläche gesehen und ich glaube, der Herr sagt, das Fundament ist gelegt durch das gute Wort, durch die guten Predigten. In unserem Leben ist ein sehr gutes Fundament gelegt und dann habe ich gesehen, im Lobpreis sind dann so Pflanzen hervorgekommen, wie so Krokusse, wie so im Frühling, aber ganz aus Gold. Und ich glaube, der Heilige Geist lädt uns ein, dass wir in unserem Leben auf eine Lobpreiskultur achten sollen, eine Kultur der Dankbarkeit, eine Lobpreiskultur entwickeln sollen in unserem Leben, weil dann kommt aus dem Fundament, aus den Worten, die was gelegt worden ist, fängt es an zu wachsen und immer größer zu wachsen. Und wie das Senfkorn, das wächst. Und dann habe ich nachher so einen ganz großen Baum mit vielen Ästen gesehen und da saßen Menschen drin, da saßen viele Leute drin. Amen. Super. Genau, Lobpreis, Dankbarkeit ist wichtig. Genau, ich hatte auch noch ein Bild und zwar habe ich Rotkäppchen gesehen. Ich hoffe, ich kann mich an die Geschichte ganz genau erinnern. Und Rotkäppchen war ja eigentlich total happy und ist dann so rumgelaufen mit ihrem Körbchen, glaube ich, und mit ihrem Hütchen und so. Und die kam ja dann, glaube ich, zu diesem Haus, wo dann der Wolf, glaube ich, war, oder? Du hast eher Kinder. Da war doch der Wolf dann in dem Bett und so. Guter Papa. Aber genau, auf jeden Fall, Rotkäppchen war eigentlich happy. Und sie war eigentlich total unschuldig. Und sie hatte dann diesen Wolf dann gesehen in diesem Haus. Und sie hat es gar nicht gerafft, was der eigentlich will. Und dass der eigentlich böse ist. Sondern dachte eigentlich immer so, ja, alles ist gut. Und ha ja, und alles ist toll. Und ich glaube, der Heilige Geist will einfach, wenn, ich glaube, dass einfach Menschen da sind oder im Livestream, die einfach immer denken, dass Leute was Böses wollen. Also die diese Leichtigkeit verloren haben, diese Unschuld und immer nur sehen, okay, der will irgendwas Böses von mir, der hat irgendwas Böses im Schilde und so, aber das stimmt gar nicht. Und Gott will einfach wieder diese fröhliche Leichtigkeit einfach geben. Genau. Amen. Halleluja. Gut. Hat noch jemand was? Okay. Dann dürfen wir jetzt das Wort hören und du darfst gleich nochmal aufstehen. Du darfst starten. Genau, gib mal. Okay. Ja, ich hatte irgendwie immer so, wenn im Lobpreis dieses Wort, du bist eine neue Schöpfung. Wir sind wirklich eine neue Schöpfung und ja, sobald du Jesus in dein Herz aufgenommen hast, bist du komplett neu. Komplett neu. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und man muss sich das einfach manchmal wirklich auf der Zunge zergehen lassen, dass das Alte wirklich vergangen ist und Neues geworden ist. Ich meine, unser Geist ist komplett neu geworden, nachdem wir Jesus aufgenommen haben, das ist uns klar. Und unsere Seele, die ist in dem Prozess. Und oftmals habe ich festgestellt, kommen Dinge wieder hoch, die halt in unserem alten Leben manchmal in uns war, die wir gemacht haben, die wir halt gern gemacht haben, die uns Spaß gemacht haben. Und Gott möchte einfach, dass dieses Alte wirklich Vergangenheit ist. Und wir wissen ja manchmal, also so geht es mir, wenn Dinge in meiner Seele hochkommen, dass ich weiß, das ist jetzt nicht richtig. Das ist jetzt zwar nicht vielleicht die Riesensünde, aber jetzt auch nicht heilig. Und ich glaube, dass Gott uns da wirklich reinführen will in diese Heiligkeit. In diese Heiligkeit, weil ich habe auch gestern in einem Buch gelesen, Heiligkeit ist die Schönheit Gottes. Und das finde ich, ist wirklich so. Wenn man wirklich Menschen anschaut, die mit Gott wirklich ganz eng gehen und seit langem schon gehen, dann sieht man einfach diese Heiligkeit. Und es ist so anziehend, weil Gott einfach da durchschaut, durch diese Heiligkeit. Und ich glaube auch, dass in dieser Strom der Liebe des Vaters wirklich Gott uns auch da reinführen will, dass wir wirklich heilig werden, dass wir komplett heilig werden, dass dieses ganze Zeug, was manchmal noch in der Seele hängt, diese ganzen alten Sachen wirklich weggehen. Und ich will euch wirklich ermutigen, wenn da noch Sachen hochkommen oder wenn ihr wirklich da noch so Sachen habt, dann lasst uns da wirklich keine Kompromisse mehr damit machen, sondern bringen wir die einfach vor Gott. Und Gott hat auch die Macht, wirklich unsere Seele dazu erneuern, dass wir die Dinge nicht mehr brauchen, dass wir da gar nicht mehr auch da gar keinen Spaß mehr dran haben, ob Süchte sind oder irgendwelche Sachen, wie gesagt, so im Graubereich. Manche Sachen sind ja so im Graubereich, habe ich festgestellt. Das ist jetzt nicht ganz falsch, aber jetzt auch nicht unbedingt super gut. Ja, also ich weiß nicht, ob es mir nur so geht. Und ich glaube einfach, dass die Zeit jetzt da ist, wo Gott einfach auch diese Graubereiche aufräumen will. Ich meine, diese ganzen dunklen Bereiche, die hat er, glaube ich, schon öfter mal oder so bei vielen, vielleicht sofort, nachdem sie sich bekehrt haben, weggenommen. Aber jetzt sind halt so diese Grauschattierungen dran, in verschiedenen Schattierungen. Und ich will dich wirklich ermutigen, weil oft kommt der Feind und sagt, schau es dir an, was ist da, das hast du vor einem Jahr gemacht oder so. Das hat er mir auch gezeigt die letzten Tage, so, ja, schau, das ist da passiert und es ist da passiert, guck es dir an und so. Und dann habe ich gebetet, hey, ich will heilig sein, ich hilf mir heilig zum Sein. Und dann lese ich heute Epheser 1 und da steht, ihr seid heilig und untadelig. Ihr seid heilig und untadelig. Und ich meine, er kann es ja, also jeder Mensch hat ja mal was Unheiliges in seinem Leben gemacht, aber wir sind heilig. Wir sind heilig. Und so sieht uns der Vater. Also lass dich nicht irgendwie auch abhalten, dass ich sage, okay, ich habe diese Sachen vor 25 Jahren mal gemacht, ich kann dem Papa nicht mehr unter die Augen treten. Das ist Käse. Wir sind heilig. So sieht uns der Papa. Er sieht uns durch Jesus und Jesus ist absolut heilig. Er hat nie irgendeine Sünde getan, er hat nie irgendwelche Grauschattierungsbereiche betreten, sondern er war immer im Licht. Er ist das Licht der Welt und Gott sieht uns wirklich durch ihn. Deswegen lass dir da wirklich nicht irgendwie vom Feind da irgendwie dich runtermachen oder so, weil das ist echt Käse. Und wenn was hochkommt, dann sagt das dir, dann ist es in Liebe und in Frieden und sagt, hey, pass auf, das müsst man vielleicht angehen, ist nicht optimal und ich helfe dir dabei. Ich helfe dir dabei. Aber verschließ deine Augen nicht davor. Und es geht schon, es ist schon okay. Ich glaube, die Zeit ist jetzt einfach da, dass wir diese Sachen aufräumen. Ja, genau. Und ich fand es mit dieser Welle auch so schön, mit dieser Liebeswelle. Und ich glaube, dass manche einfach noch nicht genau so wissen, wie sie diese Liebeswelle irgendwie bedienen vom Vater, wie sie da aufspringen sollen. Und ich hatte es erinnert, ich habe vor ein paar Wochen, zum ersten Mal in meinem Leben war ich beim Surfen am Meer mit Welle. Und ich hatte da meinen Surf-Instructor und mein Surfbrett. Und ich hatte keinen Plan, was ich tue. Ich habe sogar das Grundprinzip des Wellenreitens nicht mehr gewusst, habe ich gemerkt. Weil man sitzt ja mit dem Rücken zur Welle. Wusstest du das? Ich habe das einfach nicht gewusst. Und dann habe ich mich so hingesetzt und der Surflehrer, der wusste quasi, wie er die Wellen schon hinten am Horizont zu deuten hat. Durch seine langjährige Erfahrung hat er gemeint, so, ja, pass auf, jetzt setze ich hin, jetzt setze ich in den Händen, kommt eine Welle. Und das ist einfach, ja, indem man, ja, lernen, einfach, wir können da lernen. Wir können lernen und wissen, wie wir das bedienen sollen. Und es ist auch so, es geht dann nicht von heute auf morgen, dass wir wissen, wie wir diese Wellen bedienen. Also ich habe in 2 Stunden, habe ich es, glaube ich, geschafft, 2-mal mich auf dem Board zu halten. Und sonst bin ich immer runtergefallen. Ich habe es dann teilweise nicht mehr geschafft, dass ich mich irgendwie draufhalte, sondern ich bin einfach so runtergefallen. Also, aber das ist normal. Und deswegen will ich dich auch ermutigen, wenn du jetzt sagst, okay, mit dieser Liebe des Vaters, mit diesen Wellen und diesem Fluss und es ist mir alles irgendwie so, keine Ahnung, wie das funktioniert und so. Der Heilige Geist ist dein Surflehrer. Und du kannst ganz entspannt einfach sein und sagen, okay, Heiliger Geist, zeig mir einfach, wie das funktioniert, wie ich mich da reingeben kann, wie ich das machen soll. Oder vielleicht spürst du auch mal gar nichts, vielleicht siehst du mal gar kein Bild, aber das ist gar kein Problem. Mach einfach weiter, geh da einfach weiter rein und vertraue einfach Gott, dass er es in dir macht. Weil wir können es aus uns selber eh nicht machen, sondern er ist einfach da, um uns da zu helfen. Und es macht dann einfach auch Spaß, habe ich festgestellt. Genau, da will ich euch wirklich ermutigen. Geht einfach weiter und vertraut Gott, weil er macht es in uns. Amen. Amen. Ja, ich glaube, das ist schon ein guter Anfang. Wir sind heilig und deshalb dürfen wir auch vor Gott kommen und mit ihm diese Gemeinschaft haben. Ja? Das ist schon stark. Einfach so zu wissen, dass ja, wir müssen nicht tun, Jesus hat schon alles vollbracht. Wir können einfach so zu ihm kommen und mit ihm Gemeinschaft haben. Ja, das ist schon stark. Ich würde noch mal so mit einem Vers auch anfangen von Jeremia. Das ist dann Jeremia 1 von 9 bis 10. Ja, und ich werde nur lesen dann. Ja, er streckte mir seine Hand entgegen, berührte meinen Mund und sagte, ich lege dir meine Worte in den Mund und gebe dir Vollmacht über Völker und Königreiche. Du wirst sie niederreißen und entwurzeln, zerstören und stützen, aber auch aufbauen und einpflanzen. Ja? Also das ist schon stark, weil wenn wir diese Gemeinschaft mit dem Papa haben, ja, wenn wir zu ihm gehen können, du siehst, dass von dieser Gemeinschaft, der legt halt seine Worte in unser Mund. Und die Worte Gottes sind echt stark, ja. Die Worte Gottes sind echt stark. Mir hat so diese, ja, weil wir sehen auch von Jesaja, denke ich, das ist halt so Jesaja, ja, dass Gott auch so mit einer heißen Kohl, ja, den Engel, mit einer heißen Kohl auch seinen Mund berührte und dann konnte er schon anfangen, ja, von Gott, Gott zu dienen halt in seinem prophetischen Dienst. Und ist da was mit der Zunge irgendwie, dass wir Zungen auch zu Gott geben, unsere Zungen, unser Mund, also ganz bewusst an Gott geben können und sagen, hey Herr, ich gebe dir meine Zunge, du kannst das machen, was du möchtest oder das nutzen, wie du möchtest. Und wenn ihr denkt, das ist nur das alte Bund und so, im neuen Bund, wir sehen das auch so am Pfingsten, ja. Was ist dann passiert? Es kamen dann Zungen an den Apostel, als die da versammelt war und da gebetet. Und dann kommt nochmal was mit der Zunge. Also es ist schon stark, dass von dieser Gemeinschaft mit Gott, dass wir schon was von ihm empfangen und das dann weitergeben können. Ja. Und das ist also, das kommt von diesem Bewusstsein. Und das hat schon Christus für uns alles schon gemacht, ja, das Wort Gottes sagt, ja, der ist dann hoch erhoben und ja, sitzt jetzt gleich in himmlischen Orten und wir sitzen auch mit ihm. Also bedeutet, ja, wir sind ja auch mit ihm da und wir regieren mit ihm und das ist schon auch so eine gute, ja, Wort, so halt so zu wissen, dass, hey, wir sind auch Miterben mit ihm, wir empfangen von ihm und von da oben können wir auch was weiter sprechen. Ja? Also wir empfangen die Worte von ihm, also diese Kohle, diese heiße Kohle oder er berührt unser Mund, wie auch immer, ja? Oder mit der Zunge von dem Heiligen Geist, wir empfangen von ihm, wir wissen, wo unsere Identität liegt. Wir wissen, dass ja, wir stärker sind mit Jesus. Und in Jesus können wir schon Sachen einordnen, ja. Und das ist schon was Mächtiges, wenn wir dieses Bewusstsein haben, ja. Und dann, was machen wir dann? Weil von Jeremia, wenn ich so halt in diesem Kapitel, der hat schon so, ja, Gott, du weißt, ich bin jung und ja, ich kann das nicht. Und der hat schon so, ja, Ausrede ausgesucht und weitergegeben. Aber wir wissen, dass Gott uns so liebt. Er hat diese Liebe gezeigt und ihm gesagt, hey, ich bin bei dir. Ich helfe dir sogar. Ich gebe dir meine Worte. Also du brauchst nichts zu machen. Du kannst nur aussprechen, was ich dir gebe. Ja? Und das fangen wir auch von Jesus direkt. Manchmal wissen wir nicht, was zu sagen oder was kommt. Ja? Aber es hilft auch, in diese Ruhe zu gehen, von ihm zu empfangen und von ihm halt so weiterzugeben. Ja? Und es kommt halt so Situationen oder Umstände, die nicht so gut läuft. Ja? Was sollen wir dann machen? Ja? Deshalb ist gut, dass wir Gottes Wort kennen, dass wir das wissen und dass wir das auch so weitergeben. Aber was mir halt so, wenn wir diese Worte von ihm empfangen, wenn wir wissen, was er tut, wenn wir halt so, ja, verstehen, wie er sich bewegen möchte, dann kommt der Punkt, wo wir das auch so sprechen müssen. Ja? Und was ist dann stark damit, ja, mit unserer Worte? Wir können also das Werk des Feindes niederreißen. Ja? Wir können das Werk des Feindes zerstören. Wir hassen nicht die Leute, wir lieben die Leute. Aber was dahinter steht, ja, da können wir wirklich aufstehen, widerstehen und da hineinsprechen in Sachen und sagen, hey, so nicht weiter. Gott sagt, ja, wo hoffnungslos gibt, wir sprechen hinein, Hoffnung, ja. Wo keine Glauben da gibt, wir sagen, hey, er sagt sogar, ich habe euch ein Maß der Glaube gegeben. Also wir müssen nur glauben und tun, was er uns sagt, ja. Und wenn wir das bewusst wissen, wenn wir das bewusst empfangen, dann müssen wir auch bereit sein, gehorsam zu sein und da zu sprechen und die Sachen richtig einzuordnen, ja. Und zwar von da oben. Und das ist schon stark. Und das Erste ist, zu zerstören und das niederzureißen, das Werk des Feindes. Aber das Andere, was auch dazu kommt, ist auch einzubauen und einzupflanzen, ja. Also wenn du was zerstört, lass das nicht so leer liegen. Sonst hat der Feind noch mehr Raum, zurückzukommen, ja. Und da müssen wir dann sprechen, was Gott uns sagt, dass die Situation so, ja, wo Krankheit gibt, dann sprechen wir da Heilung hinein. Ja? Wir sagen, hey, ab jetzt ist Schluss mit dieser, dann Gottes Heilung hineinkommt. Ja? Wo kein Finanzen gibt, dann beten wir und sprechen das da auch hinein. Ja? Wir wissen Gottes Wort. Wir müssen einfach so sprechen. Ja? Also die Zunge sind heiß. Wir haben schon empfangen von dem Heiligen Geist. Wir müssen nur schauen, empfangen von Gott, von seinem Herz wissen, was er möchte, was möchte Gott tun, ja. Wo möchte er irgendjemand dann begegnen, ja. Und dann einfach so da sprechen von seinem Wort, ja. Wir haben Gottes Wort, wir können das sprechen, Amen. Und da sprechen wir weiter und ja, wir bauen Gottes Reich weiter und weiter, Amen. Ja, ich habe so das Wort gehabt, so geh in die Ruhe ein, weißt du, geh in Gottes Ruhe ein. In Hebräer 4, da geht es sehr viel um die Ruhe, um die Sabbatruhe, von der wir es auch immer wieder haben. Und da heißt es an einer Stelle ganz interessant, heißt es, also bringt Fleiß auf, in die Ruhe einzugehen. Da denkst du, das ist ja irgendwie widersprüchlich, irgendwie arbeiten, schaffen, um in die Ruhe zu... Aber es ist wirklich so, Du musst dich nicht anstrengen, das ist damit nicht gemeint, aber du musst schon wachsam und darauf achten, dass du in der Ruhe bleibst. Weil wenn du deinen täglichen Tags unterwegs bist und einfach so da hineinlebst, wirst du 1000 Gründe haben, nicht in der Ruhe zu sein. Da kommt hier die Sorge, hier die jene Sorge. Aber Jesus hat gesagt, wir sollen uns keine Sorgen machen. Und uns ja auch, also Jesus hat so schon gesagt, okay, macht euch keine Sorgen, weil der Tag wird für sich sorgen oder man kann sein Leben nicht um einen Tag verlängern, wenn man Sorgen macht. Aber er hat nie gesagt, es wird keine Gründe geben zu sorgen. Er hat nie gesagt, hey, euer Leben wird so easy peasy sein. Ihr werdet die ganze Zeit nur am Strand liegen und weiß ich nicht, gebratene Tauben werden euch im Mund fliegen und deswegen braucht ihr euch keine Sorgen machen. Nein, er hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Also es wird schon heftig sein, es wird schon auch Herausforderungen geben, gerade wenn man sich ja die Apostelgeschichte anschaut, das war nicht ohne, was die Jünger erlebt haben. Aber er hat trotzdem gesagt, macht euch keine Sorgen. Das heißt nicht, dass das keine Gründe da, also im Natürlichen wird es immer einen Grund zu geben, dir tausende Sorgen zu machen über alles Mögliche. Aber Jesus sagt, mach's trotzdem nicht, weil du nicht im Natürlichen bist, sondern weil du weißt, hey, Gott sorgt für dich. Gott wird sich drum kümmern. Die Dinge, die du siehst, die ganzen Probleme, die sind vielleicht, gut, manches ist manchmal auch nur irgendwie eingebildet oder irgendwelche Horrorszenarien, die man sich da ausmalt. Aber manche Dinge sind vielleicht wirklich real. Manche, weißt du, ich meine, wenn du jetzt, keine Ahnung, Minus auf dem Konto hast, das ist ja eine Tatsache. Das ist ja in der Welt wirklich so. Aber weißt du, es ist trotzdem so, dass Gott sich drum kümmern wird. Weißt du, deswegen machen wir uns keine Sorgen. Machen uns nicht keine Sorgen, weil das alles nicht real ist und wir alles das verleugnen und sagen, ah ja, ich sehe nichts. Sondern weil Gott sagt, hey, ich kümmere mich drum, ich sorge mich drum. Selbst wenn es Dinge sind, die du dir selbst verschuldet hast, wo du Mist gebaut hast und denkst, jetzt musst du es alleine ausbaden. Nee, da sagt sogar Gott, hey, sogar da helfe ich dir raus, sogar da bin ich für dich da. Und deswegen ist es wichtig, in diese Ruhe einzugehen. Einfach in die Ruhe eingehen. Auch wenn es um dich rum stürmt, dann denkst du noch mehr, okay, jetzt kann ich ja gar nicht ruhig sein, jetzt muss ich doch irgendwas machen. Aber Jesus hat im Sturm geschlafen. Also, ich meine, Jesus hat im Sturm einfach geschlafen. Also ich meine, das muss ja auch, ich meine, bei heutigen Schiffen, also wir haben Kreuzfahrt gemacht, da merkst du, oder gut, es war im Mittelmeer, da ist ja auch nicht so viel los, aber da merkst du nur ein bisschen das Geschaukel. Aber ich glaube, bei den Schiffen damals, diese Dinge, die sie da hatten, das war jetzt nicht so ausgeklügelt wie heute. Da hast du es schon wackeln gemerkt. Also ich frage mich manchmal, wie er das überhaupt körperlich konnte, da im Sturm zu schlafen, aber... Weißt du, der war so in der Ruhe des Herrn, der konnte da sogar in dem größten Sturm schlafen. Und das ist einfach, deswegen geh in diese Ruhe ein. Und das ist manchmal so ein Fleiß, weißt du, den du aufbringen musst, wo du einfach sagen musst, nein, ich mache mir jetzt nicht die Sorgen. Nein, ich, weißt du, diese ganzen Dinge, die dann immer rankommen, das ist immer dieser, ja, wie so Trigger oder so Gedanken, die reinfliegen. Ja, guck mal da, guck mal da, guck mal hier. Und einfach sagen, nein, einfach nicht drauf eingehen, weißt du, einfach nicht drauf eingehen. Einfach nicht alles, was da rumfliegt, nicht mitgehen, weißt du, einfach nicht, einfach sagen, okay, stehen lassen und weiter. Und wissen, der Herr sorgt sich drum, der Herr wird sich drum sorgen, weißt du, macht er immer, er kümmert sich drum. Und natürlich heißt das nicht, dass du jetzt nur noch Däumchen drehst, wenn der Herr zeigt, hey, mach das so oder den Impuls gibt, ja, du hast Minus auf dem Konto, also geh arbeiten so. Oder was er dir halt zeigt, weißt du, wie er gibt dir manchmal Lösungen, weißt du, die Lösung, die der Herr dir zeigt, ist nicht immer, dass du nur auf dem Sofa sitzt und sich alles regelt. Manchmal, du bist dann schon auch involviert drin, aber du machst dir keine Sorgen, du machst dir nicht die vielen Gedanken und so weiter. Wir hatten am Samstag hatten wir es bei Connected so, da hatten wir so ein bisschen über Josua und wie sie die Lade Jericho getragen haben. Weißt du, und die haben die ersten siebten Tag nicht mehr, aber die ersten sechs Tage sind die einfach nur immer um die Stadt gelaufen mit der Lade. Weißt du, die Lade ist die Gegenwart Gottes. Die haben einfach die Gegenwart Gottes an ihr Problem gebracht eigentlich. Haben die da rumgetragen, um ihr Problem rum. Und haben das eigentlich so es ist mir so aufgefallen, sie haben es eigentlich quasi ihr Problem oder einfach in der Gegenwart Gottes eingeweicht, weißt du, wie einfach hingeht. Und wahrscheinlich, weißt du, ich meine, du hast ja gesehen, die Israeliten, die waren vorher durch die Wüste noch die ganze Zeit am Meckern, haben sich bestimmt ein paar gedacht, ja, was soll das jetzt bringen, jetzt laufen wir nochmal drum. Weißt du, Jericho ist ja auch jetzt keine kleine Stadt gewesen, denke ich mal. Ich glaube, das war jetzt nicht so einmal kurz um die Ortschaft rumlaufen, sondern es war, glaube ich, schon, da waren wir schon ein paar Stunden unterwegs und da sagst du nach Tag 5 vielleicht so, wenn du da noch eine Lade auf dem Rücken schleppst, sagst du vielleicht schon mal, ja, jetzt komm, gibt's nicht einen schnelleren Weg oder so. Und du siehst ja auch nichts, weißt du, die Mauern standen bis zum siebten Tag, du siehst da nichts, dass irgendwas passiert. Aber am siebten Tag, hat er gesagt, ja, okay, am siebten Tag sind sie siebenmal rumgelaufen. So. Und dann erst hat er gesagt, okay, jetzt blast in die Trompeten und dann sind die Mauern eingestürzt. Erst dann hast du es gesehen, weißt du, die ganzen Tage bis dahin hast du gesagt, okay, wenn Josua jetzt nicht vom Herrn, sondern von wem anders gehört hat oder irgendwas sich ausgemalt hat, dann haben wir da was weiß ich, Fußmärsche gemacht die ganzen Tage und nichts bei rausgekommen. Und die auf den Stadtmauern in Jericho lachen sich nur schlapp über uns. Aber weißt du, es hat funktioniert, weißt du, es war, und das hat man dann gesehen. Und genau so ist es, weißt du, viele Dinge, du musst einfach in die Ruhe eingehen und man sieht vielleicht lange Zeit nichts, aber es passiert, weißt du, wenn es Gott in dich reinlegt, das hat Wirkung, sein Wort kehrt nicht leer zurück. Weißt du, was er für dich hat, es kehrt nicht leer zurück, es macht was. Es ist einfach simple Physik, weißt du, wie in der Physik gibt es Energieerhaltung, das heißt, jede Energie, die von muss irgendwo, die kann nicht einfach irgendwo verschwinden, die muss irgendwo hingehen, und genauso ist es mit Gott, die Energie, die er in dich reinpumpt, die muss was mit dir machen. Die kann, du kannst gar nicht, du weißt, du kannst gar nicht hier hinkommen und nicht verändert werden, weißt du, du kannst gar nicht hier hinkommen und nicht verändert werden, deswegen, ja, lass es auch einfach zu. Ich habe es bei mir selber gemerkt, bei den Ausgießungen, ich bin auch immer nach vorne, habe mir die Hand aufgelegt und ja, spüre dann auch immer voll, wie die Kraft reingeht. Aber so in der Seele war es dann manchmal nach ein paar Tagen, ja, okay, so und jetzt. Aber ich habe so gemerkt, so jetzt über die Wochen hinweg, du merkst, da tut sich was. Du denkst anders, irgendwie dein geistliches Leben verändert sich einfach. Es passiert was, weißt du, es geht nicht leer zurück. Es ist nicht einfach, ja, du hast die Ausgießung und es fühlt sich dann toll an. Du fliegst vielleicht sogar auf den Boden, wow. Und Montag ist wieder alles wie früher. Vielleicht fühlt es sich manchmal so an, aber es passiert trotzdem was. Und manchmal sind es Feinarbeiten, manchmal merkt man es wirklich erst über Wochen oder Tage. Aber weißt du, nur weil du es nicht merkst, heißt das nicht, dass nichts passiert. Und das ist einfach der Gott, der am Wirken ist, und da kannst du drauf vertrauen. Und Gott hat ein Ziel mit dir. Weißt du, Gott hat ein Ziel mit dir. Weißt du, er ist nicht fertig mit dir. Er hat Pläne mit dir. Und ich glaube, wenn wir uns da einfach draufstellen, einfach da mitgehen und das einfach machen lassen, du musst ihm eigentlich nur hingeben. Weißt du, jeden Bereich, den du noch hast, wo du vielleicht noch festhältst, musst du eigentlich loslassen und in die Ruhe einkehren und ihm hingeben. Und dann führt er dich. Dann führt er dich dahin, wo er dich haben will. Dann führt er dich immer weiter. Und dann wird es einfach. Aber ich glaube wirklich, er ruft uns echt, diesen Fleiß aufzubringen, in die Ruhe einzugehen. Also wirklich da, wirklich konsistent zu sein, zu sagen, ja, ich gehe in diese Ruhe. Ich lasse nicht die ganzen Dinge in der Welt, die rumfliegen, mich irgendwie ablenken oder hier und weißt du, ja, was, dann schaltest du die Nachrichten ein, hast du noch 1000 mehr Sorgen, die du dir machen kannst, wenn du willst. Also, aber weißt du, das machst du nicht. Weißt du, du kannst es dich über all das informieren und wie der Herr es dir zeigt, dich auch da, musst nicht irgendwie so dich ganz isolieren oder von allem, aber du gehst nicht auf die Sorgen, springst du nicht an. Also, ich merke das bei mir auch manchmal, wenn ich so mit Dingen konfrontiert werde. Weißt du, du kannst das einfach auch. Kannst du die Dinge einfach auch annehmen und einfach so hinstellen. Ja, okay, jetzt bin ich informiert und wenn der Herr mich ruft, da reinzubeten oder das und das zu machen, mache ich das auch. Aber diese ja, natürliche menschliche Reaktion, irgendwie sich da jetzt Sorgen zu machen oder das irgendwie die eigene Meinung zu entwickeln und irgendwie zu debattieren oder so, musst du nicht machen, weißt du, du musst nicht auf alles anspringen, weißt du, musst nicht auf jeden Anreiz reagieren, weißt du, und du hast eine Entscheidung und ich glaube, Gott ruft uns einmal echt wirklich immer zu sagen, hey, kann ich in der Ruhe bleiben, weißt du, immer in der Ruhe zu bleiben, weißt du, fang morgens schon an, nimm deine Zeit mit dem Herrn, das bringt dich wirklich in die Ruhe und dann bleib da drin. Dann bleib da drin, entscheide dich einfach da drin zu bleiben. Und wenn du irgendwie zum Mittag merkst, oh, ich bin irgendwie rausgekommen, keine Verdammnis, nicht schlimm, geh wieder rein. Und das merke ich auch so in letzter Zeit, es ist wirklich so, es ist einfach da, weißt du, es ist einfach, du kannst einfach immer schnipp und du bist wieder da. Weißt du, es ist eine Sache von deinem Bewusstsein, von das, dass du dir bewusst bist, hey, der Herr ist immer mit dir, er ist da und du kannst immer in diese Ruhe eingehen, selbst wenn du die letzten Stunden ganz woanders unterwegs warst. Du kannst mit einem Schnipp, mit einer Entscheidung und du bist wieder mitten da. Amen. Ich finde es immer so cool beim Joshua, da lernt man bei der Predigt noch Physik. Das ist. Schau, was für unsere Allgemeinbildung. Ne? Aber die beste Bildung, die wir haben hier, ja, das ist einfach unsere Herzensbildung. Gott bildet unser Herz aus. Ja. Er formt uns. Ich liebe so diese Bibelstelle. Wir sind der Ton und er formt uns. Weißt du, das ist einfach so schön, dir das vorzustellen. Du bist ein Stück Ton und du bist in Gottes Hände und er formt es. Ich liebe das, ne? Weil er macht's. Er formt dich. Ist einfach. Es ist gut, weißt du, wenn du dir vorstellst, du bist ein Stück Ton, ne? Was macht denn ein Ton? Genau, der ist einfach, der macht nichts. Der steht auf der Töpferscheibe und der Töpfer macht was, ne? Und genau so sind wir einfach in der Hand Gottes. Weißt du, auch wenn wir ein Stück Ton sind, wir sind ein Stück Ton einerseits, ja, das sich Gott hingibt, und andererseits sind aber auch wir gefragt, Entscheidungen zu treffen, zu hören, gehorsam zu sein, zu horchen. Überleg mal, die Mauern von Jericho, die wären niemals gefallen, wenn nicht einer gehört hätte, als in die Ruhe eingegangen wäre, gehört hätte. Und dann zum Hören gehört auch der Gehorsam. Und wenn ich gehorsam bin, dann tue ich. Also hören, gehorsam und tun. Und das Ganze hat mit Vertrauen zu tun. Weil ich bin nur entschieden zu hören, was Gott mir sagt, wenn ich davon ausgehe, dass mein Herr gut ist. Dass er mir keinen Blödsinn sagt. Dass er mich keine Dinge anweist, die mir schaden. Und ich kann nur gehorsam sein, auch wieder, wenn ich weiß, das, was mir mein Gott gesagt hat, das ist gut, das dient mir zum Besten. Da fallen die Mauern von Jericho ein. Da fallen die Berge, die sich in mein Leben auftürmen wollen, ein. Da kommt Gesundheit anstatt Krankheit, Überfluss anstatt Mangel. Weißt du, es hat alles mit Vertrauen zu tun, mit Hingabe und mit Vertrauen. Und wenn irgendjemand noch hier oder am Livestream ein bisschen Probleme hat, Gott zu vertrauen, weißt du, dann sage ich dir, lies im Wort. Wir haben Google, tolle Erfindung, auch für Christen. Weil da kannst du nämlich eingeben, Bibelstellen, Vertrauen in Gott. Und dann, bling, zeigt es dir Bibelstellen in Gott auf. Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen. Und dann gehst du in deine Bibel, nimmst du diese Bibelstellen und meditierst darüber, sinnst darüber nach. Weißt du, so sollten wir das Internet nutzen. Weil, also ehrlich, ich weiß auch nicht immer, wo welche Bibelstelle genau steht. Und dann nehme ich mir das Internet zu Hilfe und da bin ich dankbar. Und dann kann ich in der Bibel weiter forschen. Und dann erleben wir, weißt du, wenn wir meditieren über das Wort nachsinnen, dann fällt das Wort von hier nach hier. Vom Verstand, ja, ich weiß, das habe ich schon mal gehört, ich habe es schon x-mal gelesen, ja, ja, das weiß ich, ich bin schon 20 Jahre Christ, ja. Aber dann fällt es von hier, von 20 Jahre Kopfchrist, ins Herz. Da wird es zur Gewissheit. Weißt du, da weißt du einfach, dass du weißt, dass du weißt. Und da kann es dir keiner mehr rauben. Da ist so eine Sicherheit drin. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du immer mehr und immer tiefer erkennst, dass Gott gut ist, dass er dein Papa ist, dass du ihm vertrauen kannst. Vertrau auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Weißt du, vertrau auf ihn. Er ist wirklich ein Werben um dich, dass du ihm vertraust. Er gießt seine Liebe aus. Warum gießt er sie aus? Natürlich auch, dass wir verändert werden, aber auch, dass du siehst, Kind, du kannst mir vertrauen. Ich bin Liebe. Ich habe nur Liebe für dich. Ich habe nichts anderes im Gepäck für mich, für dich. Oh, weißt du, wir brauchen unsere Rucksäcke nicht mehr selber tragen. Du hattest, glaube ich, das Wort vorher mit den Rucksäcken. Wir können unsere Rucksäcke ablegen. Weißt du, Rucksäcke, wo all die Sorgen drin sind. Wie wird es denn weitergehen? Wie geht es mit der Welt weiter? Wie geht es mit mir weiter? Was macht meine Gesundheit? Aber weißt du, wir sollen natürlich nicht schlappig umgehen mit unserer Gesundheit. Auch nicht schlappig oder schlampig mit unseren Finanzen, ja? Auch nicht sagen, ja, ja, alles schon in Ordnung in der Welt, alles halb so wild. Sondern, weißt du, wir sehen klar. Wir haben Augen bekommen, wir sehen klar. Aber wir gehen nicht unter diese Dinge. Wir lassen uns nicht depressiv machen, wir lassen uns nicht traurig machen. Sondern wir haben dieses neue Leben bekommen, dieses Leben im Geist, wo wir in der Gegenwart Gottes, in der Herrlichkeit Gottes leben dürfen. Weißt du, das ist das, was wir brauchen. Das ist unser Lebensraum. Und unser Papa sehnt sich danach, dass wir ihm immer tiefer vertrauen. Dass wir durchgehen, egal wie die Zeit ist, in dem vollen Bewusstsein. Mein Vater ist gut, er liebt mich. Nichts und niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Nichts kann mich von ihm trennen. Weißt du, da gibt es so geniale Bibelstellen. Such dir die, denk darüber nach, lern sie auswendig, sag sie immer wieder. Weißt du, nutz die Zeit für solche Dinge. Auf dem Klo kannst du die Bibelstelle wiederholen. Wenn du sagst, ich muss arbeiten, ich habe keine Zeit. Du musst auf die Toilette, auf jeden Fall. Das ist eine gute Zeit, sich eine Bibelstelle zu meditieren. In der Pause, in der Straßenbahn, im Bus, im Auto. Weißt du, das sind alles Zeiten, wo du sozusagen nichts zu tun hast. Du fährst in der Straßenbahn, du fährst mit dem Auto. Und weißt du, aber das sind Zeiten, wo du wirklich über das Wort Gott nachsinnen kannst. Natürlich ist es auch gut, wenn du das zu Hause machst. Aber selbst wenn du es zu Hause machst, warum sollst du denn trotzdem nicht auf dem Auto und auf der Toilette und im Bus und in der Straßenbahn und so weiter und in der Pause machen? Das verbietet dir keiner. Weißt du, das Geheimnis ist, je mehr wir uns mit unserem Herrn beschäftigen, umso mehr, umso besser lernen wir ihn kennen. Und das ist, weißt du, das ist unser Leben. Wir vertrauen unserem Papa, wir vertrauen unserem Gott. Wir stehen sicher in ihm. Wir sind sicher, er steht hinter uns. Er geht mit uns durch und er hat gute Pläne. Pläne des Wohlergehens, Pläne des Heils. Er hat eine gute Zukunft für uns. Und wir sind keine Einzelkämpfer. Weißt du, du bist kein Einzelkämpfer. Du bist nie alleine. Nie, nie, nie. Dein Papa verlässt dich nie. Und es ist so gut, weißt du, über diese Dinge sollte man nachsingen. Das Nachsinnen, das sollte man in unserem Kopf bewegen. Und alles andere, das tun wir einfach weg. Wir sehen, da gibt's was, da gibt's vielleicht einen Umstand, da gibt's ein Problem. Wir sehen das. Aber wir sinnen über die Liebe unseres Vaters nach. Und wir herrschen und regieren aus dem Geist, aus dem Bewusstsein, dass wir geliebt sind, dass wir Herrschaft haben, dass wir den Namen Jesu gebrauchen dürfen. Weißt du, du hast ein neues Leben bekommen und es ist ein anderes Leben. Es ist nicht mehr das alte Leben, wo wir von jedem Umstand geplagt waren, sondern ein neues Leben, wo wir von oben herrschen und regieren und in den Armen sind unseres Papas und sagen, danke Papa, ich kann dir vertrauen. Ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir, dass du jeden Tag bei mir bist. Ich danke dir, dass du immer für mich bist. Weißt du, und dann kommt Freude. Einfach Freude, Ruhe und Frieden in dein Leben. Und das ist, was du haben sollst. Alles andere gehört dir nicht mehr. Du bist eine neue Schöpfung, du hast ein neues Leben und du lebst in diesem neuen Leben. Tag für Tag für Tag für Tag. Amen. Amen. Ja, das passt genau zu dem Bibeltext, der mir seit ein paar Tagen immer im Kopf rumschwirrt. Überlass dem Herrn die Führung in deinem Leben, dann werden sich deine Pläne erfüllen. Es ist einfach so. Weißt du, wenn wir immer, ich habe noch das vor, ich muss noch das machen und ich glaube, Gott hat gesagt, ich habe das noch zu tun. Ja, das klingt total heilig. Wir sind ja total für Gott. Aber es ist es ja gar nicht. Weil ich muss noch das machen. Ich habe noch das vor. Ich. Das alte Ich ist tot. Das ist nicht heilig. Wir holen uns praktisch immer das Alte wieder raus. Weil es heißt, überlass ihm die Führung in deinem Leben. Dann werden sich deine Pläne erfüllen. Das ist nicht immer so einfach, auch nicht für mich, sag ich mal. Für euch vielleicht schon, aber nicht für mich. Aber es ist so wichtig. Und wenn man es macht, wenn man sich darauf einlässt, das ist so stark. Plötzlich passieren die Dinge. Was Astrid sagte mit den schreibt es euch auf oder sprecht die Bibelverse auf dem Klo. Ich habe das ja schon mal erzählt. Ich hatte ganz lange immer Bibelverse in der Tasche. Jetzt habe ich es nicht mehr so oft. Und wenn ich irgendwo saß und wenn es auf dem Klo war, dann habe ich den rausgeholt, dann habe ich den Bibelvers gelesen. Erstmal lernt man viele Texte so auswendig, aber wenn mir morgens ein Text wichtig war, dann habe ich mir den aufgeschrieben. Weil dann habe ich ihn nicht um 10 Uhr schon vergessen gehabt, dann habe ich darüber nachgedacht. Und die Frage ist auch manchmal, wie viel Zeit verbringen wir pro Tag 24 Stunden mit Gott? Ist er wirklich der Herr in unserem Leben? Immer mehr. Oder ist er nur die 10 Minuten, die wir beten, abends oder morgens oder in der Bibel lesen? Nee, genau. Ich habe gestern mit einer sehr guten Bekannten lange gechattet, so über WhatsApp. Die hatte Probleme, dachte sie. Ich habe es mir auch angehört. Ich meine, waren immer lange Sprachnachrichten. Dann habe ich zurückgesprochen. Wenn ich das tue, sind es auch immer gleich 20 Minuten. Und dann ging das einige Male so hin und her. Und am Schluss sagte sie dann, oh, danke, das war jetzt wirklich gut, dass ich jetzt einfach das loswerden konnte und was du mir gesagt hast. Und ich werde drüber nachdenken. Ich werde drüber nachdenken. Heute Mittag kam eine Nachricht, du kannst dir nicht vorstellen, was passiert ist. Ich saß im Auto, ich hatte einen Arzttermin, bin zum Arzttermin gefahren. Auf einmal spricht der Heilige Geist in mir beim Autofahren und zeigt mir Dinge und jetzt ist alles erledigt. Und da sage ich, ja genau, so wirkt er nämlich. Er sagt, das ist unwahrscheinlich. Ich habe die Lösung beim Autofahren bekommen, von der ich nicht wusste, wie ich das regeln soll. Und das ist eben dieses Überlass dem Herrn die Führung in deinem Leben. Dann werden sich deine Pläne erfüllen. Und das ist so stark. Wir gehören doch ihm. Wir sind doch aus ihm neu geschaffen. Es ist eigentlich ganz normal, dass wir es ihm überlassen. Wenn nicht immer so dieses alte Ich da wieder rein pushen wollte. Weil ich kann ja nicht einfach nur in die Ruhe eingehen. Und nur ruhig halten und nichts denken. Doch, das kann man trainieren. Man kann sich hinsetzen, man kann sich in die Liebe Gottes fallen lassen und man kann tatsächlich den Verstand ausschalten. Da kommen natürlich immer gerade erstmal noch Gedanken, aber einfach wieder sagen, also ich sage zum Beispiel, mit dir rede ich jetzt nicht. Ich rede mit Gott. Einfach so. Und nach einem 2-3 Mal klappt es dann meistens auch. Manchmal geht es auch gleich, aber auch nicht immer. Aber Gott ist unser Vater. Jesus ist unser Bruder. Der Heilige Geist ist die Leitung, die in uns lebt. Das kann man trainieren und das trainieren wir ja schon lange und auch immer mehr. Und was mir so in den letzten Tagen so wichtig geworden ist, Jesus hat nur getan, was er den Vater tun sah. Der hat nicht rumgegrübelt. Ich habe gestern zu dieser Bekannten auch gesagt, sag ich, lass doch mal deinen Verstand. Du grübelst und grübelst, du drehst dich nur im Kreis. Lass es doch einfach mal. Gut, in manchen Situationen ist es schwierig, kann man es nicht so lassen. Wenn ich um Jericho hätte rumgehen müssen, dann hätte ich mich wahrscheinlich auch 6 Tage gefragt, was soll denn der Quatsch? Aber Gott hat den Plan. Ja, er hat den Plan. Manchmal kommt es einem, kann man es überhaupt nicht verstehen, wie er einen führt. Oder man sieht nicht mal, dass Gott einen führt, weil man denkt, wieso mache ich das jetzt hier eigentlich? Und plötzlich kommt das Ergebnis raus. Wie jetzt bei dieser Bekannten, beim Autofahren, mitten auf der Landstraße, spricht der Heilige Geist zu ihr und die Lösung war da. Er hat den Plan und er kommt nie zu spät. Manchmal denke ich, er stretcht meine Geduld ein bisschen sehr lange. Aber wahrscheinlich brauche ich das dann gerade. Weil er hat uns ja Geduld gegeben. Habe ich auch schon mal gesagt. Er hat mal zu einem Jahresbeginn, was ich normal nicht tue, aber da habe ich gesagt, willst du mir für dieses Jahr was sagen? Und da hat er gesagt, Geduld. Nee, er hat so gesagt, Geduld. Nee, umgedreht. Er hat gesagt, langer Atem. Gott hat zu mir gesagt, langer Atem. Dachte ich, was soll ich mit dem Wort für dieses Jahr? Langer Atem. Und dann habe ich gesagt, okay, Geduld. Und dann hat er gesagt, langer Atem. Und habe ich gesagt, ja, okay, Geduld. Und dann kam ein drittes Mal, langer Atem. Und dann habe ich es kapiert. Dann habe ich gesagt, ach, du meinst Geduld? Ich soll Geduld haben. Und dann war Ruhe. Aber ich hatte es begriffen. Aber weißt du, egal was ist, Gott leitet uns. Er hat es zugesagt. Er steht zu seinem Wort, steht auch in seinem Wort. Er steht zu seinem Wort. Und was er einmal zugesagt hat, widerruft er auch nicht mehr. Und das ist so, dass dieses, so wenn ich so diese Evangelien lese, ich lese sie sehr gerne, weil ich einfach mehr erkennen will, wie hat eigentlich Jesus gelebt. Und davon will ich halt mehr haben. Und wenn Jesus dann manchmal gar nicht geantwortet hat, dann hat er in Sand geschrieben. Und dann war das halt auch irgendwie eine Antwort. Oder er hat sich zurückgezogen. Die Menschen haben nicht verstanden, warum haut er jetzt aus der Menge ab? Warum lässt er plötzlich uns in den Stich? Aber er brauchte diese Ruhe, er brauchte diesen Rückzug, um zu hören, was der Vater sagt. Und das ist, ich finde das so für mich persönlich, muss ja jeder selber sehen, wie er es macht. Aber für mich persönlich ist es so, so gut zu sehen, wie hat Jesus das gemacht. Und dann sage ich, okay Vater, was ist jetzt heute dran? Oder was willst du mir jetzt sagen? Am liebsten, wenn ich beim Autofahren bin. Da rede ich ja ununterbrochen mit Gott. Oder ich singe. Also zu Hause singe ich nicht viel, aber im Auto singe ich eigentlich meistens. Und manchmal werden mir dann wirklich so Dinge reingegeben, dann bin ich auch schon umgedreht im Autofahren und dann dachte ich, okay, ich soll ja jetzt dahin gehen, das war jetzt gerade der Impuls. Und dann ist es immer richtig. Das merkt man dann immer, weil genau da ist dann was passiert oder es wird was passieren. Diese Sicherheit, wir können uns immer tiefer auf Gott verlassen. Und er führt uns immer weiter. Und das sind immer noch Schichten, die weg müssen, weil wir sind alle auf dem Weg, Jesus ähnlicher zu werden. Aber wir sind halt alle auf dem Weg. Aber Gott liebt uns. Und er hat so viel Geduld mit uns. Und da muss ich lernen, immer noch mehr drin zu wachsen, in dieser Geduld. Und was ich auf dem Schreibtisch stehen hatte früher, lieber Gott, gib mir Geduld, aber bitte sofort, das kann ich in die Tonne klopfen, weil das hat nichts gebracht. Kann man, Marina? Ja, was sollen wir nun hierzu sagen? Ja, wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Ja, weißt du, wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Ja, weißt du, wir haben jetzt so viel gehört schon über Vertrauen. Ja, und wenn wir unserem Herrn vertrauen, ja, der hinter uns steht, ja, der sagt, hey, du kannst es, ja, ich bin mit dir, ja, ich bin für dich, egal wo du hingehst, ja, weißt du, dann können wir das auch, ja, es ist so, ja, weil wir leben ein Leben aus Glauben, wir leben ein Leben im Vertrauen. Und das Einzige, was mir jetzt immer wieder kam bei den einzelnen Botschaften, die wir gerade gehört haben, mir kam einfach immer wieder, der Herr hat uns einen freien Willen gegeben, ja, den wir benutzen müssen. Ja, du kannst dich, weißt du, du kannst dir so viele Dinge über Vertrauen anhören, du kannst dir so viele Dinge über Freude, über Glaube, über Liebe anhören, ja, und Gott hat dir aber einen freien Willen gegeben, das zu ergreifen. Er hat dir einen freien Willen gegeben, das zu nehmen, ja. Gott macht wirklich ein Angebot und das kam mir vorher so. Ich meine, dieses neue Leben, was er uns gegeben hat, das ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk an die Menschheit, es ist ein Geschenk an jeden Einzelnen von uns. Und wir haben das erkannt, wir haben Jesus als Erlöser aufgenommen, aber dieses Geschenk hat er jedem gemacht. Jedem, weißt du, alle Menschen auf dieser Erde, denen hat er das Geschenk gemacht. Ja? Und jeder hat den freien Willen, dieses Geschenk anzunehmen oder nicht. Ja? Manche haben vielleicht noch gar nicht davon gehört, da wird es Zeit, dass sie da davon erfahren, ja? Dass sie das ergreifen können. Aber auch wir, wenn wir dieses Geschenk der Erlösung schon bekommen haben, ja, stehen wir trotzdem jeden Tag vor Entscheidungen zu sagen, Herr, entscheide ich mich heute, in die Ruhe einzugehen, entscheide ich mich heute, auf sein Wort mich zu stellen, ihm zu vertrauen, ja, entscheide ich mich heute, wirklich dem, was gegen mich kommt, ja, an Hass, an Ablehnung, ja, an was weiß ich, ja, wo du halt verstrickt bist, ja, in deinem Umfeld, ja, entscheide ich mich wirklich, auf ihn zu schauen, entscheide ich mich wirklich, das zu nehmen, ja, was er hat, mich wirklich auf das Wort, auf die Wahrheit auszurichten und alles andere wegzutun, weil wir sind in der Welt konfrontiert mit so viel Ungöttlichem. Ja. Ich meine, es geht gerade wirklich wild zur Sache. Ja. Aber wir haben trotzdem die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, wirklich auf ihn zu schauen, in der Liebe zu bleiben. Wir können uns entscheiden, in der Freude zu bleiben. Wir können uns entscheiden, Freude weiterzugeben. Wir können uns entscheiden, überall, wo wir hingeben, geben wir das weiter, was Gott uns gegeben hat. Ja, das ist, ja, es ist einfach, mir kam das einfach vorher jetzt im Laufe des Abends immer wieder. Es ist wirklich eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung. Du kannst nicht andere Leute, du kannst nicht deinen Pastor verantwortlich dafür machen, wie es dir geht. Ja? Natürlich können Angriffe kommen. Natürlich können Angriffe kommen und man, der eine ist vielleicht da angegriffen, der andere ist woanders angegriffen. Aber du hast die Entscheidung. Ja? Du musst dich entscheiden, wirklich Gott zu glauben. Ja? Und wir haben, und das ist ja auch die gute Botschaft, wir haben wirklich Vollmacht und Autorität von Gott bekommen, ja, gegen den Teufel wirklich zu sprechen und zu sagen, Teufel, du hast keine Macht in meinem Leben. Ja. Wenn du kommst mit Krankheit, wenn du kommst mit Mangel, wenn du kommst mit Ablehnung, mit sonst irgendwas, ja, dann können wir sprechen und der Teufel muss weichen. Ja. Aber auch das können wir uns immer wieder neu entscheiden. Ja. Und klar, du hast die Möglichkeit, es zu nehmen oder du hast die Möglichkeit, ja, vielleicht mal irgendwie so ab und zu vielleicht seelisch irgendwo reinzufallen und sagen, ja, mir geht's so schlecht und hier und da, ja. Aber weißt du, dann lass dich wieder rausholen, ja, aus diesem Tief der Seele, nenne ich es mal, ja. Lass dich wieder rausholen, ja. Schau einfach drauf und ich meine, wir haben so viel gute Sachen. Du kannst dir Botschaften anhören, du kannst Lobpreis machen. Ja? Es gibt so viel gute Dinge, die du tun kannst. Ja? um wirklich wieder dich auszurichten, um dich zu fokussieren. Ja? Es ist wirklich eine Sache des Fokuses. Ja? Es ist so entscheidend, worauf wir schauen. Wenn du Nachrichten anschaust, dann dauert es wahrscheinlich nicht so lang, dann bist du einfach schlecht drauf, ja? Weil das zieht dich einfach runter, das ist so. Ja? Die Nachrichten sind halt negativ geprägt. Mir wäre es auch lieber, wir hätten viel mehr gute Nachrichten. Ja? Aber deswegen ist es umso wichtiger, worauf wir unseren Fokus lenken, ja? Worauf wir schauen. Schauen wir auf Gott oder schauen wir auf die Welt? Schauen wir in sein Wort oder füllen wir uns mit irgendwas, mit Social Media, mit den Nachrichten oder mit sonst irgendwas? Ja? Wo liegt unser Fokus? Ja, weil es ist ja so, auf was wir schauen, in das Bild werden wir verwandelt. Ja? Und wir entscheiden uns, auf ihn zu schauen. Wir entscheiden uns, wirklich klar ausgerichtet zu sein, in sein Wort zu gehen. Ja? In seinem Wort finden wir wirklich Weisheit, in seinem Wort finden wir Lösungen. Ja? Und ja, auch wenn wir in seinem Wort gehen, es ist immer das Wort und der Geist. Ja? Und wenn wir, du hast auch schon gehört, wenn wir in Gemeinschaft einfach mit ihm sind, kann er uns Dinge zeigen. Ja? Dann offenbart er uns Dinge, die uns wirklich diese Lösung bringen. Dann offenbart er uns Dinge, wo wir einfach wissen, welche Entscheidung wir wie und wann treffen sollen. Das wissen wir einfach, ja? Wenn wir auf ihn schauen, wenn wir auf ihn ausgerichtet sind. Also lasst uns wirklich unseren Fokus halten, lasst uns ausgerichtet sein, lasst uns auch einander helfen, ja, diesen Fokus zu halten. Ja? Ja, wenn mal Herausforderungen kommen, lasst uns da wirklich zusammenstehen, ja, und einander helfen. Ja? Also, so machen wir das. Amen. Amen. Ja, jetzt haben wir alle gehört, so machen wir es. Jetzt ist alles klar, Tobi hat mal die Leitplanke gesetzt. Genau, mir kam noch zu dem ganzen Thema, ja. Jesus hat ja gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er ist letztendlich die Wahrheit. Und da kam ja die Stelle von, wo er bei Pilatus war, wo Pilatus dann gesagt hat, was ist die Wahrheit? Was ist Wahrheit? Ja? Und es ist in dieser Welt, muss ich ganz ehrlich sagen, was ist die Wahrheit in dieser Welt? Für verschiedene Menschengruppen, so sage ich es mal, gibt es unterschiedliche Wahrheiten. Diejenigen, die an Buddhismus glauben, ja, die glauben an eine andere Wahrheit wie diejenigen, die an gar nichts glauben. Ja, diejenigen, die an Physik glauben, also nur an Physik, jetzt nicht an Gott. Ich muss es ja ein bisschen abgrenzen. Die sagen, Physik ist die Wahrheit. Die an die Medizin glauben, die sagen, die Medizin ist die Wahrheit. Aber Jesus sagt ganz klar, er ist die Wahrheit. Ja? Es gibt nur eine Wahrheit bei Gott und es ist sein Wort. Es ist er, es ist Jesus ist die Wahrheit. Wisst ihr? Und diese Wahrheit, die verändert sich auch nicht. Die Wahrheit dieser Welt, die verändert sich. Ja, einmal ist das kleinste Teil ein Atom, dann ist das kleinste Teil, ich kenne mich da nicht so aus, was ist das kleinste Teil gerade, was man so weiß? Elektron. Aber genau. Und so geht es gerade weiter. Ja? Einmal sind es, was weiß ich, wie viele Milliarden Sonnensysteme, dann kommt wieder eins dazu, ja, dann macht das schwarze Loch das, dann macht es wieder was anderes. Dann dieses Virus, ja, ist ganz gefährlich, müssen wir alle zu Hause bleiben. 2 Jahre später dürfen alle wieder raus, obwohl das Virus noch da ist. Ja, es sind ständig andere Wahrheiten, ja. Und ich will da jetzt auch keinem zu nahe treten. Es ist halt die Weisheit auch letztendlich, was die Welt hat, was ein Einzelner hat, was eine Gruppe hat. Das ist gerade die Wahrheit, ja. Und wenn jemand noch höher ist oder eine Gruppe noch größer ist, dann ist die Wahrheit vielleicht noch in dem Moment noch stärker. Letztendlich bei Virus und bei anderen Sachen ist es auch die Angst letztendlich, die auch mitspielt, aber es ist nicht die Wahrheit. Deswegen ist es für uns so wichtig, dass alles, was wir heute gehört haben auch, das ist die Wahrheit, das ist Gott, das ist letztendlich das, auf was es drauf ankommt. Es ist Jesus, das ist unser Fokus oder sollte auch unser Fokus sein. Da gehen wir richtig, das ist das Fundament, das nicht wackelt. Das ist das Fundament, wo standhält, wenn mal ein Sturm kommt. Ja, wir haben jetzt wieder die Wirbelstürme auch in Florida, na, das ist einfach Verwüstung. Aber ganz ehrlich, wenn wir nicht auf dieses Fundament Jesus gebaut sind, wie viele Menschen in ihrem Leben schaut es genau so aus? Ja, vielleicht nicht im Sichtbaren, aber in ihrer Seele. Da ist totale Verwüstung, da ist totale Leere, da ist alles kaputt. Weil einfach das Leben einmal durchgezogen ist. Einmal drüber gezogen und sie stehen vor einem Schutterhaufen. Ja? Und das ist gar nicht lustig für die, ja. Aber wir als Christen sind ja jetzt da, dieses Wort rauszubringen, diese Wahrheit rauszubringen und letztendlich zu sagen, hey, es gibt was Höheres, es gibt was Größeres, es ist Jesus und das ist die Wahrheit. Das heißt, wenn der nächste Sturm kommt, musst du nicht umknicken, da muss keine Verwüstung mehr dabei sein, sondern es wird aufgebaut. Ja? Er ist nicht nur die Wahrheit, er ist das Leben. Das heißt, in diese Verwüstung kommt durch ihn auch wieder Leben rein, da kommt Aufbau rein, da kommt, ja, da geht's auf. Da blüht es auf. Und das braucht die Menschen. Das brauchen die Menschen in dieser Welt. Das brauchen wir, das brauchst du und ich. Ständig dieses Leben. Aber dieses Leben kommt rein durch die Wahrheit. Den Weg haben wir schon alle eingeschlagen. Wir haben Jesus angenommen. Ja, aber wir müssen an dieser Wahrheit dranbleiben. Wir dürfen nicht, wie wir es auch vorher gehört haben, die Wahrheit in den Nachrichten aufsaugen, dass das jetzt letztendlich der Schluss ist. Na, ich meine, da kommen auch, immer kommt wieder was anderes. Einmal haben wir Klimawandel, einmal haben wir nur noch so und so lang, bis die Welt besteht. Einmal ist das, einmal ist jenes. Ja, irgendwann wird diese Welt zugrunde gehen, steht im Wort Gottes. Aber wann diese Zeit zu Ende geht, das bestimmt nicht einer auf dieser Welt, sondern es bestimmt Gott. Und darauf dürfen wir vertrauen. Darauf dürfen wir gehen. Und dann touchen uns auch die Nachrichten nicht mehr so. Weil dann kann man es so machen, wie Josu gesagt hat, dann ist es eine Information. Und wenn Gott uns, der Heilige Geist, zeigt, wir sollen auf diese Information hin in Fürbitte reingehen, dafür beten oder da dagegen gehen, dann tun wir das auch. Aber wir lassen uns davon nicht touchen. Sondern es ist nicht unsere Wahrheit, sondern wir vertrauen auf unseren Herrn, weil er ist die Wahrheit und er hat alles in der Hand und nicht irgendjemand hier auf dieser Welt und auch nicht der Teufel oder sonst jemand, auch wenn sie es denken hier in dieser Welt, sie haben alle Macht und alles. Nein, es hat Jesus schon gesagt. Es hat Jesus schon gesagt. Na, hat er zu Pilatus hat er es ja gesagt, ne? Hätte ich nicht dir die Macht gegeben oder mein Vater dir die Macht gegeben, dann wäre ich gar nicht da. Ja, dann würde ich jetzt hier schnipsen und die Engel und alles, ne? Also ja. Darauf dürfen wir letztendlich einfach vertrauen auf das, was Gott gemacht hat. Und darauf sollten wir auch vertrauen. Und die Zeiten werden in dieser Welt immer noch schlimmer werden. Es wird zunehmen. Es wird wirklich zunehmen, dieses Schlimme. Aber es sollte uns nicht touchen. Weil wir wissen, Gott hat einen Plan. Und Gott hat in seinem Wort auch gesagt, dass wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Umso mehr die Dunkelheit, sage ich mal, zunimmt, umso mehr die Verwüstung zunimmt, umso mehr nimmt auch die Herrlichkeit zu. Und zwar in jedem von uns. Und da habe ich jetzt einfach zum Schluss einfach den Eindruck, dass wir da einfach nochmal reingehen sollten. Ja, Gott möchte, ich habe einfach so den Eindruck, dass der Heilige Geist jetzt heute Abend noch was machen möchte bei jedem von uns, weil diese Herrlichkeit in unserem Leben, die muss zunehmen. Und ich habe einfach den Eindruck, dass Gott uns heute Abend noch mehr füllen möchte, einfach noch mal eins draufsetzen möchte, uns eins tiefer reinnehmen möchte, weil diese Herrlichkeit muss raus, diese Wahrheit muss raus, die darf nicht in unserem Kreis hier drin bleiben, die darf nicht in der Gemeinde bleiben, Entschuldigung, ja, sondern Jetzt hat sich mein Ding überschlagen. Sondern die muss wirklich raus, ja. Die muss raus. Die Menschen brauchen das. Ja, so wie jetzt der Aufbau nach so einem Wirbelsturm, ja, wenn der durchgegangen ist, wie der Wiederaufbau ist, so brauchen ganz viele Menschen in ihrer Seele diesen Wiederaufbau. Und dazu brauchen sie aber erstmal den richtigen Weg, dass sie den gehen können. Dann müssen sie die Wahrheit verstehen, dass nicht die Welt die Wahrheit ist, sondern dass Jesus die Wahrheit ist. Und dann werden sie sehen, dass Leben reinkommt. Dass Leben reinkommt. Und Gott möchte uns, der Heilige Geist, so habe ich da einfach den Eindruck, uns heute Abend erstmal bei uns nochmal touchen, ja, uns nochmal füllen, uns da einfach nochmal tiefer reinnehmen. Aber ich glaube auch, er möchte uns zurüsten, dass wir es raustragen. Raustragen in unser Umfeld, wo wir arbeiten, wenn wir einkaufen gehen, wenn wir Menschen begegnen, wenn wir evangelisieren gehen, was auch immer, wo du auch immer unterwegs bist. Es braucht einen Touch vom Himmel. Es braucht diesen Touch vom Himmel. Und da möchte uns Gott wirklich heute reinführen. Und ich hätte jetzt einfach die Bitte, dass wir einfach alle nochmal aufstehen, ja, in Sprachen beten und dann einfach mal gucken, was der Heilige Geist so macht. Und Dieter, vielleicht kannst du ein bisschen so im Hintergrund spielen. Karabashandra, auch du am Livestream, bitte mach dich eins, bete auch in Sprachen jetzt, ja? Lass uns da wirklich reingehen jetzt, was der Heilige Geist für uns hat. Halleluja. Shikarabasia drabashikarabasandra barabashikarabaha. Libye sandra bashikarobocha. Purarararabashikarabasia drabashandra barabashikarabaha. Palalalalabashikarabasia drabashikarabahandra. Pirarararabashikarabasia drabashandra. Halleluja, Herr. Halleluja, Herr. Shikarabasia drabasandra barabashikarabaha. Shikarabasia drabashia drabasandra barabashikarabaha. Halleluja, Halleluja. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt jeden Einzelnen hier im Raum, aber auch am Livestream, dass du ihn jetzt füllst mit neuem Feuer, Herr, mit neuer Frische, Herr, mit neuer Leichtigkeit, Heiliger Geist. Danke, dass du jetzt kommst mit deinem Feuer. Halleluja, Halleluja, Herr. Neues, frisches Feuer, Herr. Wow, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Neues Feuer, Herr. Halleluja, frisches Feuer. Halleluja, füll. Oh, danke, Herr. Eine neue Füllung, Herr. Eine neue Füllung, Herr. Halleluja. Oh, danke, Herr. Eine neue Füllung, Herr. Halleluja. Halleluja. Füll. Frisches Feuer. Frisches Feuer. Halleluja. Oh, danke, Herr. Füll, Heiliger Geist. Mehr. Mehr von dir. Oh, danke, Herr. Frische Fülle, Herr. Halleluja. Halleluja, Herr. Oh, danke, Herr, für einen Touch direkt von Himmel, Herr, für ein neues Feuer. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr, danke, Herr, danke, Herr. Oh, füll. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Halleluja. Auch am Livestream, Herr. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr. Wow, da ist Feuer am Livestream, Herr. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen touchst jetzt am Livestream, Herr. Danke, Herr, dass du ihn tiefer reinziehst. Halleluja. Halleluja. Oh, mehr von dir. Noch mehr. Danke, Herr. Oh, du rüstest uns jetzt zu. Thank you. den Eindruck, dass wirklich der Heilige Geist jetzt kommt da und wirklich eine neue Leichtigkeit auch schenkt. Da wo sind, da wo ein Angstgeist ist, im Namen Jesus, der verschwindet jetzt. Und ich danke dir, Herr, da kommt eine neue Frische jetzt rein. Da kommt ein neues, ja, eine ganz neue Lebensqualität jetzt rein. Da kommt eine neue Leichtigkeit rein. Halleluja, in Jesu Namen. Halleluja, Halleluja. Oh, da ist Freude, da ist Freude. Oh. Ich habe es noch nie so gesehen, aber ich sehe gerade so, wie Jesus so richtig lacht, ja, wie er richtig lacht. Oh, danke, Herr, danke, Herr. Oh, danke, Herr, danke, Herr. Halleluja, danke, Herr. Und dann habe ich noch so einfach den Eindruck, dass jeder, der Lobpreis hat, ja, dass wir jetzt ganz speziell auch nochmal für die Lobpreiser jetzt beten, und da ist auch eine neue Ebene, Herr. Ja, ich sehe einfach da eine neue Ebene für den Lobpreis auch, ja, der wirklich so einen richtigen Durchbruch bringt, ja, so ein richtig, wenn es da losgeht, da ist ein richtiger Durchbruch, und das möchte ich jetzt einfach freisetzen. Also jeder, der sich für Lobpreis berufen fühlt, einfach kurz aufstehen, der noch kann, der nicht kann, für den weiß ich es wahrscheinlich. Und ihr anderen, streckt einfach auch eure Hände aus, ja, und betet einfach mit. Wir wollen sie wirklich segnen auf eine neue Ehe. Manuela, hier bleiben. Halleluja, Herr. Oh, ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr, für eine neue Ebene dieses Lobpreises, Herr. Ich danke dir, ja, wie bei Jericho, dass die Mauern gefallen sind, Herr. Und ich danke dir, Herr, wenn dein Lobpreiser klingt, wenn der Lobpreiser klingt, dass die Mauern fallen bei den Menschen, Herr. Ich danke dir für Durchbruch, Herr. Ich danke dir für Durchbruch. Allein, wenn der Lobpreis anfängt zu spielen, und das setze ich jetzt frei in Jesu Namen. Halleluja, Herr. Halleluja, Herr. Wow, Halleluja, Herr. Eine neue Ebene, Herr. Halleluja, Herr. Ich danke dir, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Das setze ich frei in Jesu Namen. Bei dir, Herr. In Jesu Namen. Wow. Halleluja. Halleluja. Eine neue Ebene, Herr. Eine neue Ebene, Herr. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Woo, das ist eine neue Ebene, Herr. Halleluja. Am Livestream, ich setze es frei. Jeder, der sich wirklich wo Lobpreis im Herzen hat, eine neue Ebene. Halleluja, Halleluja, da ist Durchbruch. Da ist Durchbruch, wenn dieser Lobpreis anfängt zu spielen. Da ist Durchbruch. Halleluja, Halleluja. Da werden Mauern durchbrochen. Halleluja, Halleluja. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja, auch beim Dieter, Herr. Ich danke dir, Herr. Eine neue Ebene, Herr. Eine neue Ebene, Herr. Halleluja, da ist Durchbruch. Durchbruch, wenn er spielt. Oh, Halleluja. Oh, danke, Heiliger Geist, dass du hier bist. Oh. Oh. Oh, Entschuldigung. Oh. Oh, oh, oh, oh. Ah, das Beste kommt immer zum Schluss. Oh, da ist Durchbruch. Da ist Durchbruch. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Wow. Und dann habe ich wirklich auch noch so, wirklich so aufs Herz gerade gekriegt, alle, die wo die Evangelisation auf dem Herzen haben, ja, dass wir da einfach auch noch mal, ah, bleib gleich liegen. Ich komm dann auch zu dir. Thank you. Ihr dürft weiter in die Mitte kommen. Ich glaube, da ist gerade am stärksten, weil da sehe ich gerade so einen Strudel. Also alle, die wirklich Evangelisation jetzt auf dem Herzen haben, auch da, streckt eure Hände aus. Wir wollen da wirklich beten, dass da kann keiner mehr widerstehen. Aber wenn die rausgehen jetzt, da kann keiner mehr widerstehen. Und ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr, für eine Zurüstung nochmal bei der Evangelisation, Herr. Ich danke dir, Herr, für Worte, die direkt ins Herz gehen. Ich danke dir, dass die Atmosphären sich ändern, wenn sie da irgendwo reingehen auf der nächsten Esoterikmesse. Ja? Da fliegen die Dämonen nur noch raus und deine Herrlichkeit wird freigesetzt. Und es setzt sich frei in Jesu Namen. Halleluja, Herr. Eine neue Ebene, Herr. In Jesu Namen, Herr. Halleluja. Deine Wahrheit geht raus, Herr. Deine Wahrheit geht raus. Halleluja, Herr. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr. Oh, danke. Da ist mehr, mehr, mehr, mehr, mehr. Danke, Herr. Mehr, mehr, mehr, mehr, mehr. Halleluja. Wow. Eine neue Ebene, Herr. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Wow. Wow. Danke, Herr. Danke, Herr. Und du auch. Nicht, dass ich dich vergesse. Halleluja. Auch eine neue Ebene bei der Evangelisation, Herr. Danke, Herr, für ein Shift in den Atmosphären, Herr. Ich danke dir, Herr. Auch am Livestream, Herr, wenn du wirklich die Evangelisation so auf dem Herzen hast. Wir haben sie ja alle, aber ganz speziell. Auch da setze ich es frei, Herr. Eine neue Ebene in Jesu Namen. Eine neue Ebene, Herr. Halleluja. Danke, dass du uns da tiefer reinziehst. Danke, Herr. Und wo dein Wort der Wahrheit gepredigt wird, Herr. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen wirklich mit Zeichen und Wunder begleitest, Herr. Ich danke dir, Herr, dass deine Herrlichkeit jetzt so sehr zunimmt bei uns, Herr, dass sich nichts mehr halten kann. Kein Dämon kann sich mehr halten. Nichts mehr, was nicht von dir ist, kann sich mehr halten. Alles, was von dir ist, wollen wir, Herr. Und es geben wir weiter, Herr. Und alles andere weicht einfach, wenn wir Räume betreten, wenn wir wohin gehen, Herr. Und es setze ich auch bei jedem Einzelnen jetzt frei, diese Atmosphäre der Herrlichkeit. In Jesu Namen, Herr. Ich danke dir, Herr, für eine neue Dimension, für eine neue Herrlichkeit. Für jeden Einzelnen, der hier im Raum ist, der zusieht oder der es nachsieht. In Jesu Namen, da ist eine neue Herrlichkeit in jedem Leben jetzt von uns, Herr. Ich danke dir, Herr. Zeichen und Wunder begleiten uns, verstärkt jetzt, Herr. Ich danke dir, Herr. Wir sehen das Dunkelheit mit unseren sichtbaren Augen, sehen wir das Dunkelheit sich ausbreitet. Aber wir werden jetzt auch mit unseren sichtbaren Augen sehen, wie die Herrlichkeit noch mehr reingeht in die Dunkelheit, sie noch mehr zurückdringen wird und wie dein Wort, deine Wahrheit wirklich wie so eine Welle alles überschwemmt. Ganz Deutschland, die Schweiz, Österreich, Europa und noch weiter hinaus. Halleluja, Halleluja. Und ich sehe wirklich, wie diese Welle, wie sie anfängt, ja. Wie ich finde es so genial, wie Sabrina das gesehen hat mit dem Surflehrer, ja, der von hinten schon gesehen hat, da kommt jetzt eine Welle. Und so habe ich wirklich gerade im Geist einfach gesehen, da kommt jetzt eine Welle der Herrlichkeit auf uns zu. Und sie rollt immer mehr und mehr und mehr und mehr. Ja, und wir surfen drauf, weil wir sind Träger dieser Herrlichkeit. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Füll noch jeden Einzelnen jetzt. Halleluja. Ja, wir haben noch nicht genug, Herr. Da geht noch eins drauf. Wow. Danke, Herr. Oh, ist es nicht schön, sich so im Geist zu baden, in der Herrlichkeit zu baden? Da geht alles andere weg. Wow. Weißt du, in dieser Herrlichkeit kann sich nichts halten. Da geht alles. Jede Beschwerde von der Seele, alles, was schwer ist in der Seele, habe ich jetzt einfach auch den Eindruck, wenn da noch jemand hier ist, ja, das geht jetzt in Jesu Namen. In Jesu Namen, auch am Livestream. Wenn du eine Schwere noch auf dir hast, eine Last auf dir hast, die weicht jetzt in Jesu Namen. Und Freude zieht ein. Jesus zieht ein, seiner Liebe. Dieser Liebesstrom toucht genau jetzt deine Seele und nimmt's weg und spült's weg. Halleluja. Danke, Herr. Oh. Wow. Danke, Herr, für deine Leichtigkeit, die jetzt bei jedem Einzelnen kommt. Ängste, Sorgen gehen jetzt in Jesu Namen. Und ich sehe einfach noch, wo so Regenwolken vielleicht in deinem Leben waren, wo es vielleicht noch so dunkel war in deinem Leben. Da kommt jetzt die Sonne raus. Da werden Situationen jetzt geswitcht. Wow. Wo depressive Stimmung jetzt war, wo Depression auch war, sehe ich jetzt gerade, wie Heilung reinkommt, wie Sonnenschein reinkommt, wie Freude reinkommt. Jeder Geist der Depression muss jetzt weichen in Jesu Namen. Und ich spreche Freude hinein in dieses Leben. Jetzt in Jesu Namen. Danke, Herr. Oh.